1. Gleichem frühen Morgen, nachdem die Hohenpriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten zusammen mit dem gesamten Hohenrat einen Beschluss gefasst hatten, fesselten sie Jesus, führten ihn ab und übergeben ihn Pilatus. 2. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortet ihm, du sagst es. 3. Die Hohenpriester erhoben daraufhin zahlreich Anschuldigungen gegen ihn. 4. Pilatus fragte ihn erneut, antwortest du nichts? Sei doch, why will vorwerf sie gegen dich erheben? 5. Jesus gab jedoch kein weitere Antwort, was Pilatus sehr verwundet. 6. Kes war broch, dass Pilatus ihnen zum Fest einen Gefangenen freigab, den sie sich wünschten. 7. Ein Mann namens Barabbas war zusammen mit anderen aufstandischen, die während eines Aufruhrs einen Mord begangen gen hatten, inhaftiert. 8. Die Mensch versammelte sich und begann zu fordern, dass ihnen y ublich einen Gefangenen freigeben soll. 9. Pilatus fragte sie, wollt dass ich den König der Juden freigeb? 10. Den erkannte, dass die Hohenpriester Jesus aus nicht ausgeliefert hatten. 11. Die Hohenpriester jedoch wiegelten die Mensch auf, damit Pilatus ihnen stattdessen Barabbas freigeben sollte. 12. Pilatus fragte sie erneut, was soll ich dann mit dem tun, den den König der Juden nennt? 13. Sie schrien wieder, kreuzige ihn. 14. Pilatus entgegnet ihnen, was hatte den Böses getan, doch sie schrien nur noch lauter, kreuzige ihn. 15. Da Pilatus die Mensch zufriedenstellen wollte, gab ihnen Barabbas frei, Jesus aber ließ Geiseln und liefert in zur Kreuzigung aus. 16. Die Soldaten führten ihn in den Hof, das Praetorium, und riefen die gesamte Kohort zusammen. 17. Sie zogen ihm einen Purpurmanteln, flockten einen Dornenkranz und setzten ihn ihm auf den Kopf. 18. Dann begannen sie, in zu grussen, sie gegrust, König der Juden. 19. Sie schlugen im mit einem Rohr auf den Kopf, spuckten innen und huldigten im mit Nebügen. 20. Nachdem sie ihren Spot mit im Getrieben hatten, zogen sie in den Purpurmantel aus und legten im sein eigenen Kleider wiederan. Anschließend führten sie in hinaus, in zu kreuzigen. 21. Sie zwangen einen vorübergehenden, Simon von Karin, der Gerade vom Feldkamm und der Vater von Alexander und Rufus war, sein Kreuz zu tragen. 22. Sie brachten in zu dem Ort Golgatha, was übersetzt wie Schadelstadt bedutet. 23. Dort gaben sie im Wein mit Murray, doch nahm in nichten. 24. Sie kreuzigten in und verteilten sein Kleider, in dem sie los darüber warfen, where was bekommen salty. 25. Es war die dritt stund, als sie in kreuzigten. 26. Die Inschrift seiner should war angebracht, der König der Juden. 27. Mit im kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner rechten und einen zu seiner linken. 28. So erfüllt sich die Schrift, die besagt, dass zu den Jubeltaten gesalt word. 29. Die vorübergehenden lasteten in, schüttelten die Kopfer und riefen, ha! Du, de den Tempel niederiest und in drei Tagen wieder aufbaut. 30. Hilf dir selbst und steigt vom Kreuz herab. 31. Ebenso spotteten die Hohenpriester und Schriftgelehrten untereinander und sagten, anderen hatte geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. 32. Der Christus, der König Israels, soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir es sehen und glauben, auch sein mitgekreuzigten beschimpften in. 33. Als die sechste Stund kam, breitet sich ein Finsternis über das ganze Land aus, die bis zur neunten Stund andauert. 34. Und die neunte Stund rief Jesus laut, Eloi, Eloi, lama sabachthani, was übersetzt heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 35. Einige der Anwesenden, die das horten, sagten, sei, o ruft Elias. 36. Eine rante hin, fulte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken, indem sagt, wartet, wir wollen sehen, ob Elias kommt, in herabzuholen. 37. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und starb. 38, de Vorhang im Tempel Zeris von oben bis. Unten ins Way stuck. 39, als der Hauptmann, der im Gegenüberstand, so, wie auf dies weiße Stab, sagte, dieser Mensch war wahrhaftig Gottsohn. 40. Ortsfrauen waren anwesend, die von weitem zuschauten, darunter Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus des Kleinen und des Hoses, Soe Salome. 41. Dies Frauen waren im Gefolt und hatten im Gedient, als in Galilea war, und viel ander Frauen, die mit im nach Jerusalem hinaufgezogen waren ebenfalls dabei. 42. Als es bereits Abend geworden war, das Rustag war, also der Tag vor dem Sabbat. 43. Kam Joseph von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auf das Reich Gottes wartet. Afas mut, jing zu Pilatus und bat den Leichnam Jesu. 44. Pilatus wundert sich, ob Jesus schon tot sei, rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob schon lange gestorben sei. 45. Nachdem es vom Hauptmann erfahren hat, gewort Joseph den Leichnam. 46. Joseph kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das aus einem Felsen gehauen war. Dann wollte einen Stein vor den Eingang des Grabs. 47. Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Hoses, beobachteten, wo besetzt wurde.